WDR 5. Neugier genügt. Rudi sitzt im Unterricht und ist mit seinem Handy beschäftigt. Rudi, gibst du mal dein Handy? Wieso das denn? Ich habe nur kurz geguckt, ob ich es ausgemacht habe. Rudi, wir haben ganz klare Regeln. Ja, bei anderen Lehrern müssen wir es auch nicht abgeben. Können Sie die anderen fragen? Rudi, gib's mir. Nee, gib mein Handy nicht ab. Kriegen Sie nicht. So. Also, hast du mir was entgegenzusetzen, ja oder nein? Und wenn nicht, dann hast du ein Problem. Hast verloren. 15 Lehrer und Lehrerinnen sitzen im Kreis im Seminarraum. Aus ganz Deutschland kommen sie und sie brauchen Hilfe. Die meisten arbeiten schon lange als Lehrer, 10, 20 und 30 Jahre. Grund- und Hauptschule, Gesamtschule, Gymnasium, Berufsschule. Alle haben eine Frage. Wie können sie sich durchsetzen in ihrer Klasse? Ich finde, dass ich als Lehrerin erzieherische Aufgaben übernehmen muss. Und das hat sicherlich auch zugenommen, aber man ist abgespannt, man ist nervös, man hat viel um die Ohren und dann reagiert man einfach ungeduldig und dann wird's umso schlimmer. Die Lehrerin zuckt mit den Schultern. Das Kollegium stimmt ihr zu. Man muss viel leisten als Lehrkraft. Schwierig sind Situationen, wo ich mich dann letztlich alleine überfordert fühle. Dann ist es schon so, dass man auch Ängste hat, wohin führt diese Eskalation. Wir hatten auch schon Kollegen, die dann gesagt bekommen haben, ich sehe dich nochmal. Ja, was mache ich, wenn der Schüler aufsteht und auf mich zugeht? Rudi, der Schüler, steht auf und geht auf den Lehrer zu. Hey, was glotzt du, Ficker? Hast du Probleme oder was? Der Alltag in einer deutschen Schule. Ja, komm mal her, du Wichser, ey. Ja, von dir lassen wir überhaupt gar nichts sagen, okay, ey? Ratlosigkeit in der Lehrer- und Pädagogenbranche. Ich glaube, dass viele Schüler wenig Sozialkompetenz haben und völlig gnadenlos. Das ist mittlerweile Standard, dass Lehrerinnen und Lehrer untereinander auch zugeben und sagen, ja, ich habe ein Problem. Nachhilfe für die Lehrer und Lehrerinnen, die ihre Durchsetzungskraft verbessern wollen, gibt der Wuppertaler Verhaltenstrainer Rudi Rode. Obwohl die Probleme eklatant ansteigen, ist der Umgang mit Schülern, die alles andere als pflegeleicht sind, immer noch unzureichend in der Lehrerausbildung verankert. Doch es verfügen die Schulen inzwischen in fast allen Bundesländern über einen Etat, den sie in Selbstverwaltung für die dringendsten Nachbesserungen ausgeben können. Theorie, sagen alle, hilft gar nicht. Wollen wir nicht. Was nützt mir kein theoretischer Diskurs darüber, welche psychologischen Begründungen mag es haben, dass der Schüler jetzt stört und das ist gerade doch die Ursache. In dem Moment muss ich einfach erstmal nur dafür sorgen, dass ich diese Unterrichtseinheit jetzt zu Ende führe. Die wollen wissen, hilft mir das in der nächsten Unterrichtsstunde? Wie kriege ich Durchsetzungsfähigkeit hin? Was genau machst du jetzt? Wie trittst du auf? Wie nah gehst du ran? Was sagst du ihm? Das ist das, was nötig ist. Das ist das, was die brauchen, da sie es nie systematisch gelernt haben. In Dreiergruppen sammeln die Lehrerinnen und Lehrer schwierige Unterrichtssituationen, die im Rollenspiel trainiert werden können. Was machen Sie da genau? Ein Schüler hat die Füße auf dem Tisch. Okay, gibt's da Klärungsbedarf für euch? Ja. Der Trainer spielt den Schüler Rudi. Er möchte wissen, wie die Lehrkräfte sich in einem solchen Fall normalerweise verhalten. Üben. Eine Teilnehmerin geht auf Rudi zu. Entschuldigung bitte. Seien Sie mal bitte so lieb, machen mal Ihre Füße runter. Nö. Rudi, der Schüler, lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. Die Lehrerinnen und Lehrer wischen sich den Schweiß von der Stirn. Die schwierigsten Situationen sind für mich, wenn so eine Verweigerung stattfindet und ich werde in eine Rolle gedrängt, wo ich mich eigentlich gar nicht befinden möchte. Also, dass ich zum Beispiel irgendwas verbieten soll oder durchsetzen soll oder sowas. So, also. Wie kann ein Lehrer Grenzen setzen, fragt der Trainer. Die Techniken. Für Pädagogen, die aus Überzeugung freundlich und nett sein möchten, kann das in der Praxis eine Herausforderung sein. In bestimmten Situationen wären die Nettigkeiten kontraproduktiv. Ein Lehrer begibt sich für das nächste Rollenspiel in die Mitte des Raumes. Genauer gesagt, er schlurft. So, wenn ich im Theater einen König hätte spielen müssen, ich hätte jetzt die Krone auf und jetzt komme ich so daher. Der Lehrercoach lässt die Schultern hängen. Mit der Krone am Kopf. Tag auch. Die linke Hand steckt in der Hosentasche. Mit der rechten Hand wischt er sich den Schnief von der Nase. So, ich habe irgendwas falsch gemacht. Wenn ich meinen Status zu tief fahre, dann geht der Schüler als Statussieger hier raus. Das heißt, ich habe ein ganz klares Amt. Ich bin der Boss. Klingt jetzt martialisch, aber ihr habt ein Amt. Ihr seid die Vorgesetzten der Schülerinnen und Schüler. Führen, lenken, leiten. Ihr bestimmt die Inhalte, ihr bestimmt die Methodik, ihr verteilt Lebenschancen, ihr gebt Zensuren und ihr regelt wann, was, wie im Unterricht. So, ganz klar definiertes Amt. Also muss ich mein Amt nicht nur bekleiden, sondern verkörpern. Ohne Präsenz und Standfestigkeit geht es nicht, so, erläutert der Trainer. Ich bin nicht Kumpel. Funktioniert nicht. Ich bin nicht Kumpel. Ein Lehrer ist ein Lehrer. Wie kann ich mir in Konflikten persönliche Autorität erwerben? Und wie kann ich sie verspielen? Stellen Sie sich vor die Klasse und sagen, so, ich habe Autorität. Im Pausenraum wirft ein Schüler ein Stück Papier auf den Boden. Eine Lehrerin spricht ihn an. Rudi. Was? Bitte, heben Sie doch bitte das Papier auf. Ey, habe ich keinen Bock drauf, ey. Du hast mir überhaupt gar nichts zu sagen, okay, ey? Rudi, bitte. Weißt du was, ist mir doch scheißegal. Wir haben türkische Putzfrauen, können die das wegmachen, ja? Rudi, verhalten Sie sich ordentlich, ja? Ey, machen Sie es bitte. Ey, was denn? Was muss man hier in so eine Welle machen? Also, ich behandle Sie so wie einen erwachsenen Menschen. Heben Sie es bitte auf. Ja, bitte. Die Lehrerin hebt flehend ihre Hände. So, und jetzt lautet die ganz einfache Frage. Welche Möglichkeiten seht ihr, um in diesem Konflikt weiter zu verfahren? Der Trainer schaut in die Runde. Vielleicht ihn nochmal darauf hinweisen. Schau mal, du bist eigentlich ein vernünftiger Mensch. Wenn wir diese Regeln gemeinsam festgelegt haben, müsstest du dich jetzt auch dran halten. Ja, also, dass auch eine gewisse Motivation und ein gewisses Erwachsensein da ist. Okay, wir machen weiter. Die Lehrerinnen blicken fragend ihren Coach an. Sie können nicht jedes Mal ein Motivationsgespräch führen. Und wenn es im Unterricht ist, ich muss ja nebenbei auch noch unterrichten. Das heißt, bei all dem, was wir hier machen, stehen wir doch vor einer Herausforderung, nämlich eben nicht 2 Minuten zu haben für genau diese Fälle. Die haben Sie nicht. Sie haben genau 10 Sekunden. Der Trainer hebt den Zeigefinger und öffnet ein Fenster, damit frische Luft hereinkommt. Es geht um die Durchsetzung von Regeln und Grenzen. Mach dir klipp und klar zu verstehen, dass das in deiner Klasse überhaupt nicht läuft. Eine Lehrkraft baut sich standhaft vor Rudi, dem Schüler, auf. Okay, und jetzt sage ich Ihnen klipp und klar. Es gibt hier in der Schule Regeln. So, also, heben Sie es jetzt auf oder nicht? Nö. Rudi schaut seine Lehrerin provozierend an. Triumph sieht man in seinen Augen. Die Lehrerin rudert mit den Armen. Ja, was machen Sie in puncto Raumverhalten? Also, mich interessiert zum Beispiel Ihr Blickverhalten dann. Eine resolute, klare Körpersprache sei zielführend, erklärt der Trainer. Eine Lehrerin ist damit nicht einverstanden. Ja, also ich versuche, auch wenn es Konflikte gibt, versuchen herauszufinden, warum derjenige so ist, wie der ist. Vielleicht hat er Probleme zu Hause, Todesfall, was weiß ich. Ich versuche mir doch die Zeit zu nehmen, in der Pause oder nach dem Unterricht, erstmal mit Gesprächen, mit Appellen. Und dann versuchen wir gemeinsam daran zu arbeiten. Ich versuche meinen Schülern auch zu helfen. Also, Rückmeldung. Im Lehrerstuhlkreis wird genickt. Man muss Zeit und Verständnis für den Schüler haben und die Angelegenheit in Ruhe mit dem Schüler besprechen. Doch der Schüler, der das Papier aufheben soll, ist nicht einsichtig. Schließlich hat ein anderer Schüler gerade einen ganzen Mülleimer umgekippt. Sieht dann so aus. Und das ist ein viel schlimmeres Vergehen. Ja, aber der Tom, der hat einen den ganzen Mülleimer. Den ganzen Mülleimer? Ja, den ganzen Mülleimer. Und das ärgert dich. Natürlich ärgert mich das, warum immer ich. Du, da hast du vollkommen recht. Da würde ich mich an deiner Stelle auch ärgern. Und das ist so. Der Schüler fühlt sich toll. Problem ist nur, Papier bleibt liegen. Wie kommt das Papier in den Papierkorb? So, weitere Technik. Die Lehrer erwägen eine Strafe als allerletztes Mittel. Also man will ja nicht als autoritärer Mensch seine Ideen knallhart durchsetzen. Aber dieses ewige Erklären oder auf Verständnis hoffen, das ist vielleicht nicht immer heute in jeder Situation noch so geeignet, wie man das vielleicht mal so gedacht hat. Man muss ja auch mal festhalten. Also ich bin ja noch Referendar. Richtig schwere Konflikte hatte ich noch gar keine. Aber sie müssen sich natürlich auch als Lehrer irgendwo mit der Zeit bewegen. Und wenn die Schüler halt schwieriger werden, dann müssen sie sich natürlich auch ein gewisses Arsenal an Werkzeugen anschaffen, damit umzugehen. Ein Lehrer geht auf Rudi den Schüler zu. Rudi, schau mal hier. Ja. Du hast gerade fallen lassen. Hab ich hingeworfen, wo ist das Problem? Ja, heb doch mal bitte auf, komm. Ich habe keinen Bock drauf, du hast mir gar nichts zu sagen, okay? Ja, du siehst doch, ich bin Lehrer an der Schule. Ja und? Guck mal, pass mal auf, wir sind jetzt hier beide hier in der Situation, in der Pausenhalle und du kannst es jetzt aufheben. Das wäre eine Möglichkeit. Oder es hätte Konsequenzen für dich. Aber welche denn, ey? Der Trainer wippt auf den Zehenspitzen. 1-0 für mich. Er stellt zur Diskussion, ob die Androhung von Konsequenzen eine wirksame Maßnahme sein könnte, ob es im Schulalltag realistisch ist, pro Unterrichtsstunde 10-mal oder sogar noch öfter einem Schüler Konsequenzen anzudrohen und diese dann auch umzusetzen. Also wenn ich dann so angemacht werde, ja, also von einem Schüler, ja, da würde ich wirklich ärgste Konsequenzen androhen und würde auch alles dafür tun, dass da ordentlich eine Rückmeldung kommt. Ich glaube, ich würde dann auch irgendwie auch mal einfach auch schimpfen und oder eben, gut, ich würde jetzt nicht versuchen auszuflippen, also dass ich sozusagen völlig die Kontenance verliere, aber ich wäre deutlich aggressiv. So, ja? Die Botschaft wäre falsch. Die Reaktion des Lehrers sollte pädagogisch begründet sein und nicht vom Nervenkostüm des Lehrers abhängen, mahnt der Trainer. Es ist nicht einfach, ein klares Stopp zu setzen, was aber auch gleichzeitig die Grenze des Gegenübers respektiert. Also jemanden zusammenzuscheißen, also wenn ich da jetzt hingehe, so ist genug da, ja? Pass bloß auf! Das Schulpersonal kennt das. Ja. So, das ist pädagogisch fragwürdig. Wenn die Nerven blank liegen, wenn man genervt ist, wenn man gereizt ist, das ist der Alltag. Man kann sagen, das ist menschlich, aber pädagogisch gesehen fragwürdig. Also, ich muss gucken, dass ich ein gesundes Verhältnis hinkriege zwischen konsequentem Verhalten und Wertschätzung. Da ist eigentlich der größte Konflikt dann. Man kann sich nicht immer so unter Kontrolle halten, wie man es gerne möchte. Die Lehrer und Lehrerinnen möchten das Argument nicht ohne weiteres gelten lassen. Ja, dass ich einfach nicht die Ruhe habe, um immer zu überlegen, wie reagiere ich jetzt im nächsten Moment. Also, dass man dann, wenn man eben belastet ist und wird dann konfrontiert mit irgendeiner Äußerung oder einem Verhalten vom Schüler, dann ruhig zu bleiben. Das, glaube ich, ist das Schwierige für mich im Alltag. Eine Lehrerin sieht, dass ein Schüler im Unterricht eine Kappe auf dem Kopf hat. Doch Kappen oder Mützen sollen im Unterricht nicht getragen werden. Ach, Rudi, würdest du bitte die Kappe absetzen? Ich zieh die überhaupt nicht ab, sie haben mir gar nichts zu sagen, ja? Rudi, wir sind hier im Unterricht. Ja, und die türkischen Mädels dürfen über ihre Kopftücher, ihre Turbane. Es gilt die Regel, dass im Unterricht keine Kappe getragen wird. Ja, und warum dann die türkischen Mädels nicht, hallo? Hör mir mal gut zu. Ich höre überhaupt. Also, zum letzten Mal. Völlig du egal. Ziehst jetzt deine Kappe. Ich zieh die überhaupt gar nicht ab. Oder da hinten, da sehen Sie da hinten, der die verschleiert. Hör da. Mir zu. Nee. Oder du kriegst einen massiven Ärger mit mir. Scheißegal. Die Lehrerin gibt auf. Okay, gut. Okay. Der Trainer analysiert das Rollenspiel. Sagen wir mal so, da kommt heute noch Schlimmeres. Ob es zum Beispiel ein Machtkampf war oder vielleicht eine Verhandlung, so wie jedes Kind mit seinen Eltern Verhandlungen darüber führt, wie lange es fernsehen darf. Was sagt dein Kind? Aber wieso das denn? Gestern habe ich doch nicht, dann darf ich doch heute länger. Oder ich war zwischendurch auf Toilette und zwar groß, das muss man doch hinten dran nennen, das hast du nur nicht. Das Ziel dieser Form von Widerstand ist nicht der Machtkampf. Die wollen keinen Machtkampf, die wollen länger Fernsehen gucken. Aber aus dieser Verhandlung, es war ursprünglich eine Verhandlung, Rudi wollte verhandeln, ist ganz schnell ein Machtkampf geworden. Mir als Schüler ging es nicht mehr um meine Kappe. Nach 30 Sekunden war mir die Kappe sowas von egal. Mir ging es nur noch darum, dieser beschissenen Lehrerin einen reinzudrücken, auf keinen Fall zu verlieren. Nicht so einfach. Der Lehrercoach gibt Hilfestellung. Also, wie vermeide ich, auf die Spiele der Schülerinnen und Schüler reinzufallen? Schüler wollen über alles verhandeln und alles gründlich besprechen. Die Vorteile von Kopfbedeckungen im Unterricht, die Menge der Hausaufgaben, die Mathe-Noten. Damit haben sie großen Erfolg. Die versuchen einen natürlich dann in so eine Diskussion zu verwickeln, dass man anfängt, über Grundsatzdiskussionen dazu zu sprechen, ob dieses Problem überhaupt ein Problem ist, warum es denn nicht anders sein könnte. Und da darf man sich eigentlich gar nicht drauf einlassen. Eine Lehrerin nickt. Hausaufgaben nicht gemacht, es geht schon los. Ja? Diskussionen, oh warum, wozu, ich hatte doch, ich musste, das ist doch Nebenfach, muss ich da Hausaufgaben machen? Ja, und jetzt? Mitten im Unterricht beschimpft ein Schüler einen anderen Schüler, der drei Tische weiter sitzt. Der Lehrer geht dazwischen. Er möchte wissen, warum hier gestritten wird und was die Ursache des Streits ist. Ey, was guckst du so blöd, Brill? Hast du ein Problem oder was, ey? Was denn jetzt hier los? Ey, der ist schwul oder was, ey? Von dir war es gar nicht. Ich rede mit dir. Komm her, du, oder was? Ja, ich bin hier gerade. Ich habe überhaupt nichts. Was ist hier jetzt los? Der Typ hat mich die ganze Zeit angefickt, ey. Ja, aber das muss doch irgendein Vorspiel gehabt haben. Hey, guck doch nicht, ey, du Schwuli, ey. Wir klären das jetzt. Also, oder wie ist denn das jetzt losgegangen? Ey, du bist doch schwul, oder was, ey? Der Lehrer kratzt sich am Kopf. Problematisch. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich hier weitermache. Keine Ahnung. So geht es jeden Tag zu, weiß er. Er hat 15 Jahre Berufserfahrung. Und der Lehrerberuf war einmal sein Traumberuf. Also, die Situation passiert genau in deiner Klasse. Ja, das stimmt. Der Wuppertaler Verhaltenstrainer Rudi Rode fasst seine Beobachtungen zusammen. Da wird zu viel geredet. Aber steckt natürlich ein positiver Kern drin. Die wollen mich überzeugen als Schüler. Die wollen nicht einfach nur autoritär sein. Verleitet in dem Moment aber zum zu viel Labern. Der Kern des vielen Redens ist die Abgrenzung gegenüber der schwarzen Pädagogik, gegenüber dem Versuch, dem Schüler was reinzudrücken. Ich habe da auch einen großen Respekt vor. Das ist ja eine Angst vor dem traditionellen, autoritären Lehrerbild da, dass es da eine Rückkehr gibt. Aber weniger reden heißt ja nicht autoritär sein im traditionellen Sinne. Nicht nur Lehrer in der Schule, auch viele Eltern reden gern. Zum Beispiel der Vater, der seinen Sohn davon überzeugen möchte, dass Hausaufgaben wichtiger sind als Fußballspielen. So, erklärt der Trainer. Was wollte der Papa? Der wollte kein strenger, autoritärer Papa sein. Papa wollte eine Nachhaltigkeit bewirken, dass der Sohn zu folgender Erkenntnis kommt. Ja klar, Papa, dann werden meine Noten schlechter, weil die Hausaufgaben sind nicht mehr so gut. Dann schreibe ich schlechtere Arbeiten. Dann komme ich auf die Hauptschule? Hartz IV? Prekariat? Papa, alles klar, ich habe es verstanden. Ich mache noch ein paar Zusatzaufgaben. Fußball ist überbewertet, vollkommen überbewertet. Papa, danke für die Belehrung. Der Trainer stellt sich wieder in die Mitte des Raumes, um für die Lehrerinnen und Lehrer den Schüler Rudi zu spielen. Ich werde sie auflaufen lassen. Das weggeworfene Papier liegt immer noch auf dem Boden. Eine Lehrkraft positioniert sich. Bitte heb das jetzt mal auf und hier in den Mülleimer. Wenn ich das stört, kannst du das doch wegwerfen. Ey. Komm bitte weißt hierher. Du, von dir lassen wir überhaupt gar nichts sagen, du blöde Kuh. Ey, fick dich. Also. Die Lehrer und Lehrerinnen im Stuhlkreis sind sich einig. Ja, was macht du, Rudi? Rudi hat sich massiv im Ton vergriffen. Komplett anderer Auftritt. Das heißt, überlagert ein mittlerer, einen leichten Regelverstoß, widme ich mich dem jeweils schwersten. Und der schwerere Regelverstoß ist nicht das Papier, sondern der Ton des Schülers. Der Trainer stellt sich am Flipchart auf. Mit welchen Mitteln kann ich dem Schüler klipp und klar vermitteln, pass mal auf, hier ist Ende. Das schulische Fachpersonal ist ratlos. Also es ist schwierig, dass wir eben extrem viel erzieherische Arbeit leisten sollen, die wir gar nicht leisten können, weil die Ansprüche einfach zu hoch sind und wir dem nicht gerecht werden können. Der Coach ist optimistisch. Das ist eine Kleinigkeit. Nicht zu viel reden. Zu viel Worte. Eine Teilnehmerin nickt. Das glaube ich, ist Lehrerkrankheit, klar. Das hängt natürlich mit diesem Beruf damit zusammen und man wiederholt sich und es macht die Situation nicht besser. In großen Buchstaben schreibt der Trainer ans Flipchart, der Schüler hört die vielen Worte gar nicht. Ausrufezeichen. Ihr sagt jetzt, ihr habt das und das gesagt. Von all dem habe ich nichts wahrgenommen. Nichts. Erklär mir nicht die Welt, weiß ich alles. Ja, mach mir einfach nur deutlich, mal lieber so nicht. Kurze, knappe Sätze. Kurze Sätze, auch wenn es schwerfällt. Und möglichst keine Verben benutzen. Das wirkt, weiß der Verhaltenstrainer. Ich mach's mal eben vor. Hey, du bist eine Birne, weißt du das überhaupt? Rudi, stopp. Nicht in dem Ton. Kein Duzen. Feierabend. Schluss. Stopp. Ein Seminarteilnehmer stellt sich auf. Rudi, nicht in diesem Ton. Ey, ja, ist meine okay. Güte. Okay, ey. Das Papier landet im Papierkorb. Der Lehrercoach resümiert. Wenn man Schülerinnen und Schüler befragt, da kommt immer wieder das Gleiche, dass Schüler Lehrer suchen, die ihnen Orientierung geben, die ihnen Halt geben. Lehrerinnen und Lehrer sollen sogar durchsetzungsstark sein. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.